befinden, umspüren Sie denn das nicht? Serviert man eine Scheußlichkeit, fressen Sie die Scheußlichkeit. Sie sind ja brav und alle durch die Bank gebildet. Sie leiden alle unter sensorieller Schwindsucht. Wenn es für mich eine Qual ist, eine schmerzhafte, entwürdigende Beschäftigung wie das Ausdrücken von Hämorrhoiden. Ich habe gedacht, ich könnte sie umformen. Nein, geformt wurde ich. Sie haben mich geschaffen nach ihrem Ebenbild. Früher war die Zukunft nur Fortsetzung der Gegenwart, weiter nichts. Die Veränderungen dienten irgendwo in der Ferne, hinter dem Horizont. Heute haben wir alles in einer Kanne Gegenwart und Zukunft. Hat die Allgemeinheit das eigentlich begriffen? Sie will gar nicht, das ist ihr viel zu anstrengend. Sie will nur fressen.